Während die Rap-Szene diskutiert, wie könnte Trap auf Deutsch funktionieren, haut ihnen der Mac und beirrt weiter straighten in die Fresse, Rap vor die Stirn. Ihr rappt für Autos, Hoes und Silberperlenketten. Ich rap um Macht zu erlangen, um irgendwo die Verbrecher zu ficken bei Bilderberger-Treffen. Was für Silbenzähler-Rap, ihr hatet nur, weil ihr selbst keine Technik habt, kein Intellekt am Start und fahrt in die Realness-Schiene auf wackste Art. Während ich Business mach, debattiert diese Szene den ganzen Tag über Realness und Autotune. Ihr macht selbst aus einer Kissenschlacht noch ne Wissenschaft. Yeah, Oldschool-Rhyme, egal, ich schlag euch Rollstuhl-reif, wenn ihr beginnt auf ne Knastaufenthalt wegen Kiosk, überfall stolz zu sein. Vollblutstyle, macht mir nicht auf Ehrenmann mit eurem Alkoholikerleben. Ein Punch an euch hinterlässt astronomische Schäden, wie das Ozonschichtproblem. Und ihr seid durch den Wind, wie mein wehendes Versace-Hemd. Seht ihr Sterne, wisst ihr, warum man's Teleskop-Schlagstock nennt? Yeah, Ruger an meinem Gürtel. Ich schmücke mich mit keiner Großfamilie, doch habe loyale Soldaten im Rücken, die sich für mich Kugeln einfangen würden. Gib die Banknoten, Bitch, such keine Antworten, Bitch. Hat der Boss einmal gerade, hat's die Kanone nicht. Bitch, ich bin cold-blooded. Kein Gewissen, ich bin cold-blooded. Ich bin cold-blooded. Zu viele Heuchler, zu wenig Kugeln in den Clips drin. Ich lass Blut von denen spritzen, lass das Blut von denen spritzen. Ich bin cold-blooded. Keine Reue, ich bin cold-blooded. Ich bin cold-blooded. Kollege der Boss-Player, Geschäftsmann, Erfolgsgarant. Zu einer Hälfte Don Juan, zur anderen Hälfte Donald Trump. Die Szene kann mir einblown, nur Farid Bang ist mein Blutsbruder. Zwei Kalaschnikows und hier ballern Lion, rappende YouTuber. Arme gestillt, Bart wie die Mähne von Berglöwen. Schwarzer Mercedes, stapel die Knete in Anwesend wie von Herzögen. Eichenholzschränke, Seidenvorhänge, stilvolles Mobiliar. Yeah, eine zeitlose Einrichtung, wie Casinos in Monte Carlo. Alle Neider, so wie Hater, wollen sich eine Scheibe von Kollege abschneiden. Tut mir leid, doch Platin schneidet man nur schwer, yeah. Ich zahl 200.000 Cash für den Bentley. Rauch vom Staples Center nen Blatt mit Ferdi, Rap bei den Grammys. Fliege dann weiter nach Bordeaux, Paris oder Wien, mon ami. Ich hab mehr Geld mit Bonds verdient als Sean Connery, ihr Wannabes. Nutzt euer Geld für Schwachsinn wie Bitches und Blägen. Ich nutze mein Geld, um den Menschen zu helfen, die Opfer der Machtelite sind. Gib die Banknoten, Bitch, such keine Antworten, Bitch. Hat der Boss einmal gerade, hat's die Kanone nicht. Bitch, ich bin cold-blooded. Kein Gewissen, ich bin cold-blooded. Ich bin cold-blooded. Zu viele Heuchler, zu wenig Kugeln in den Clips drin. Ich lass Blut von denen spritzen, lass das Blut von denen spritzen. Ich bin cold-blooded. Keine Reue, ich bin cold-blooded. Ich bin cold-blooded.